Hey Andreas, willkommen bei deinem Personal Roasting. Ich bin Dr. Evil. Und ich bin Mr. Good. Jahrelang haben wir unter dir gelitten und jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo wir uns das Leid von der Seele reden können. Judgment Day. Nein, nein, nein, Dr. Evil. Wir werden einen möglichst historischen, korrekten Abriss der Vicky Stauffenberg versuchen. Whatever, I hope you suffer. Ach Quatsch. Lehn dich zurück und genieße. Du hast doch Blabla studiert. Was hältst du eigentlich von Paarungsverhalten des Pandas? Also kennengelernt habe ich Andreas, das war im Fußballverein beim Post-SV Stendal. Es war 1996. Ich glaube... Marios Freundin war weg. Ich glaube, es war in der C-Jugend. Weißt du das Jahr? Oh, das ja, das wird schwierig. Damals. Irgendwann, weißt du noch, damals war das. Irgendwann Ende 90er. Ende 90er? Ja, vielleicht so 98, 99. Vor oder nach dem N64? Das ist wichtig. Das ist ein Datum, was ich mir merken kann. 97. Ja, nach dem N64. Nach dem N64. Da hast du noch Fußball gespielt? Na klar, immer noch. Da war ich... Du hast davor auch schon gespielt. Da war ich mit in den besten Jahren. Ja, und an Andreas habe ich da kennengelernt, dass er halt, naja, ich weiß gar nicht, wie lange war er jetzt dabei. Ich weiß nicht, ob er jetzt eine komplette Saison dabei war, aber er war schon ein halbes Jahr bestimmt. Das ist ja viel für ihn eigentlich. Ja, dann war er irgendwann mal irgendein Training mal da gewesen. Und ja, Andreas machte da auch schon den Anschein, dass er so ein bisschen so ein... Na, haut drauf war vielleicht so, ne? Feinmotorik, Legastheniker. Ja, so schlimm vielleicht nicht, aber man hat schon gemerkt, der Fußballgott bricht nicht aus seiner Brust. Oder aus seinem Fuß. Oder aus seinem Fuß, ja. Aber also, Kraft. Kraft, ja, spricht aus ihm. Ja, Kraft, klar, da strotzt er wie nichts, das stimmt. Das kann er. Ja, auf jeden Fall kam er dann irgendwann in den Verein, war beim Training dabei und er hat auch ein paar Spiele mitgemacht. Und ich glaube, da wurde er meistens von der Auswechselbank dann reingebracht ins Spiel. Und dann wieder auf die Auswechselbank. Soweit ich mich erinnern kann, nach dem Spiel ging es dann wieder auf die Auswechselbank. Das stimmt. Hätte ja sein können. Er hat wieder drei gefoult, muss er erstmal runter. Ich glaube, so schlimm war es nicht. Also es kann sein, wenn, dann geht das ja eh nur bei einem Freundschaftsspiel. Was geht nur beim Freundschaftsspiel? Na, mehr als dreimal auswechseln. Ach so. Na? Ich dachte, mehr als dreimal faulen geht nur beim Freundschaftsspiel. Ja, das geht auch, klar. Normalerweise zücken da die Schiedsrichter auch nicht so schnell die gelben Karten. Also, das geht schon. In der C-Jugend. Ja. Da darf man noch härter aneinander geraten. Ja. Naja, auf jeden Fall, Andreas war dann halt dabei. Und er wurde toleriert. Ja, aber habt ihr da schon irgendwas miteinander zu tun gehabt, außer dass er dir aufgefallen ist? Nee, so richtig nicht. Wir haben halt miteinander dort Fußball gespielt und aber ja, so, weiß gar nicht, ob wir da richtig schon miteinander geredet hätten, außer jetzt so das Übliche, was man da beim Training auf dem Fußballplatz mal sagt, genau, Maul, noch Schnauze, Mann. Das interessiert keinen. So sieht's aus. Spiel! Ja, also das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen und wiedergeben. Es ist dann doch schon zu lange her, weißt du, nach dem N64. Ja, die Zeitrechnung beginnt erst. Ja, ab dem Jahr 0 sozusagen. Ja, Jahre 0. Ja. Release N64. Davor gab's nix. Danach, naja, gab's viele Spiele. Naja, jedenfalls Da war, wurde der Grundstein gelegt. Da wurde der für Grundstein, die WG. Ja. Das war der Anfang vom Ende, ja, sozusagen. Da wusstest du noch nicht, dass du 2006, 5? 2006, genau. 6, 6, plötzlich irgendwie mit Andreas zusammen wohnst. Nee, nachdem ich ja vorher mit ihm schon gearbeitet habe, beim Zivildienst. Ja, stimmt, das habt ihr auch noch gemacht. Das war dann 2004, 2005. Hat er da auch immer, ist er da auch immer so in ein Patientenzimmer reingegangen, ohne vorher zu klopfen? Hat gesagt, hi, was machen Sie gerade? Nee, das hat er, glaube ich, nicht so wirklich gemacht. Ich meine, wir hatten auch den Vorteil, wir waren jetzt nicht direkt in dem Heim gewesen. Ach so. Sondern das war ja so eine Art Werkstatt für Behinderte. Oder wollte es sein? Wollte es sein? Ja, es war noch nicht zertifiziert zu dem Zeitpunkt. Oh, und da ging gerade die Balkontür zu. Ja, man muss auch mal für Durchlüftung sorgen. Für Frischluft, ja. Das ist richtig. Auch im Behindertenheim. Nee, Behindertenwerkstatt. Ja. Das war auf jeden Fall auch eine schöne Zeit. Andreas kam ja einen Monat später hinzu. Und hat einen Monat... Nee, er aufgehört hat er nicht, das stimmt. Später dann? Ja, wie geht denn das? Ja, also ich kenne mich da nicht aus, ich war ja bei der Bundeswehr, da muss das ja pünktlich kommen. Na, wir haben im August angefangen, also Alex und ich. Hm? Andreas kam irgendwie einen Monat später. Ach, Alex gehört auch zum Dream Team. Genau, wir waren zu dritt das Dreamteam der Behindertenwerkstatt. Ah ja. Na, ich mit Alex war im Garten und Andreas war hier beim Holz, in der Holzwerkstatt tätig. So. Ihr habt also die beim Garten überwacht und er beim Holz? Oder wie gesagt, ja, und dann wir haben alles Mögliche eingepflanzt. Das und... Ja, ab und zu kamen wir mal zusammen, also gerade dieses große Event mit den 20.000 Erdbeerpflanzen, die wir dann in diesen großen Acker eingepflanzt haben. 20.000 Erdbeerpflanzen? Ja, das war so ein Projekt, die wollten dann halt quasi Erdbeeren auch zum Selbstpflücken dort anbieten, aber halt von diesen Behinderten gepflegt und... Ach so, Unkraut weggemacht und so. Unkraut, genau. Mit einem Schlag habt ihr dann zu dritt 20.000 Erdbeeren? Nee, nicht nur zu dritt, da haben alle so, auch die Mitarbeiter mit angepackt. Und das Wetter, das war ein bisschen verregnet, matschig, also es war richtiger Mist und ich konnte danach eine Zeit lang keine Erdbeerpflanzen mehr sehen, muss ich sagen. Jetzt hast du welche auf dem Balkon. Ja, das hat sich jetzt natürlich wieder geändert. Ja. Andreas hat schon eine davon geklaut. Und der war ja erst einmal da, seitdem. Ja, das ist halt auch Andreas, ne? Typisch Andreas. Auf jeden Fall. Aber da kommen wir noch zu. Wie kommen wir noch zu? Wir sind schon mittendrin. Achso, wir sind schon mittendrin. Natürlich sind nicht wir nur dabei. Ja, klar. Ah, meinst du okay. Nicht? Ja, wenn man über Andreas philosophiert. Ach, da fällt einem eigentlich nicht viel ein, im Grunde. Nee? Nee, nur Anekdoten. Anekdoten und. Anekdoten über Anekdoten. Und offene Türen, auch wenn sie geschlossen sind, werden einfach. Immer benutzt. Aufgemacht. Aufgemacht. Türen muss man aufmachen, das ist klar. Im Leben, ja. In der Privatsphäre der anderen kann man mal stöbern. Also das ist auch das große Motto für einen Andreas. Was nicht verschlossen ist, das ist auch für die Allgemeinheit da. Ja, der Kühlschrank war auch nie verschlossen. Nee. Deswegen konnte man da auch mal reingucken. Das auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die wenigsten Kühlschränke haben halt auch ein Schloss. Vielleicht hätten wir eins machen sollen, so in Retrospektive. Ja, vielleicht war die Anfrage bisher noch nicht so groß gewesen. Aber viel wichtiger als am Kühlschrank ist ja eigentlich an den eigenen Türen Schlösser zu haben. Ja. Zum Glück war die Toilette abschließbar, sonst hätten wir auch immer was gehabt. So wie eure Katzen jetzt immer da rumsitzen, hat Andreas sonst auf dem Wäschekorb gesessen und zugeguckt. Ja, das... wie du da dein Geschäft verrichtest oder was auch immer du tust. Duschen, wenn er da jetzt großes Interesse gehabt hätte. Meinst du, er wäre trotzdem, hätte sich unten so durch diesen Lüftungsschlitz wie so eine T-1000 so durch? Hallo, hier bin ich. Also wenn Andreas das auch noch könnte, das würde dann wirklich ziemlich zu denken geben. Ne? Meinst du, es würde uns zu denken geben? Ja, Mehr als jetzt. Ich glaube, wir müssten dann sämtliche Sachen anders entwerfen. Ja, wir hatten ja eigentlich schon, also es gibt ja so eine Vereinbarung zwischen Individuen, die zusammen in einer WG hausen, ja, das so geschlossene Türen eigentlich immer heißen. Ja. Mach deinen eigenen Scheiß. Ja. Ich möchte gerne in Ruhe gelassen werden. Das stimmt. Aber scheinbar. Aber ohne Scheiß, ich hatte ja eigentlich einen Schlüssel gehabt. Jetzt also, hast du mal zugemacht. Wir haben ja damals extra im Baumarkt mir auch noch ein neues Schloss gekauft. Ne, das haben wir dann noch eingebaut. Ja. Der Schlüssel war natürlich auch dabei. Hat sich gelohnt, sag ich dazu nur. Dummerweise war es natürlich, das war es ein Schloss für die falsche Richtung. Also ich habe quasi für eine entgegengesetzte Tür ein Schloss drin gehabt. Ja? Ach so, also theoretisch hättest du es bei mir einbauen müssen. Ja, genau. Ja. Also wir hätten eigentlich die Schlösser tauschen müssen. Ja, wir sind halt da schnell unterwegs gewesen. Ne? Ja. Hast du da jetzt ein Schloss drin, das richtig geht? Nee, es ist noch das Gleiche. Und ich bilde mir auch ein, damals konnte ich es sogar noch abschließen. Also es ging mit ein bisschen gerade Rücken und Tür ranhämmern, aber mittlerweile geht es nicht mehr zu. Ach komm, das haben wir doch gar nicht gebraucht. Andreas hätte auch das noch mit dem Dietrich. So. Ja, das waren natürlich Billigschlösser, sag ich mal. Ne? Ja, das wahrscheinlich ist, hat er schon den Schlüssel nachgemacht. Das ist kein Problem. Ich glaube, wenn Andreas ankommt, dann springen die Türen schon von alleine auf. Das ist klar. Die Frage ist auch, ob er uns beim Schlafen beobachtet hat. Das frage ich mich immer noch. Also ich habe es bisher nie mitgekriegt, ne. Ja, man weiß es ja nicht. Ne? Ich meine, nee. Die Faszination des fremden Zimmers war ja immer da. Es war ja nicht mehr fremd. Es war ja im Grunde, war ja jedes Zimmer jedem. Ja. Selbst wenn man das vielleicht nicht immer so wollte. Da fällt mir gerade die Folge von Big Bang Theory ein, wo hier dieser... Oh, jetzt geht's wie heißt der Comic-Verkäufer nochmal? Weiß ich nicht. Comic-Verkäufer, Dan. Nee, der gibt's. Der ist doch verliebt in Penny auch, oder nicht? Ja, in fast alles, was weiblich ist. Er ist in alles verliebt, okay. Auf jeden Fall ist er ja in Staffel 9 beim... Ach, jetzt wird's explizit. Ja, ich weiß, weil ich gerade die Staffel 9 noch gucke. Also. Da ist er ja bei der... Mensch, jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Ist auch egal, bei der einen. Na, bei dem Ehepaar. Also hier, wir haben noch den Mechaniker. Ja, genau, der Ingenieur. Der Ingenieur. Und seine Freundin. Und seine Freundin, die immer mit dieser Kresskehle, genau. Und bei denen hat er halt, war eine Zeit lang, hat er auch gewohnt. Ach so. Dann kam halt auch raus, dass er die im Schlaf immer beobachtet hat. Und meinst du, Andreas macht auch sowas? Na, wie gesagt, das weiß ich nicht, aber ich hatte gerade so dieses Bild vor Augen. Es gibt ja bei den ganzen Paranormal Activity Sachen, gibt es ja so, dass die Frau aufsteht und dann den Mann erstmal so von 3 bis 6 Uhr morgens beobachtet. Vielleicht hat das ja ein Schlafwandeln gemacht. Hm, möglich wäre es. Ich glaube es, ja. Möglich ist es. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall bei Big Bang Theory war es auch so, trotzdem ist ja schon sehr merkwürdig war der Abschied dann doch ein bisschen nicht so ohne, ne? Achso. Bei den 3. Die haben sie jetzt rausgeschmissen. Ja, wir waren da ein bisschen gegangen. Ja. Ja, wir waren ja mehr chillig. Wir haben ja gesagt, na Andreas, wenn du uns halt beim Schlafen beobachten willst oder beim Dinge tun, zum Beispiel zocken. Ja, dann mach das. Mach das doch einfach. Ja, komm rein, iss dein Müsli, verteil's auf dem Boden. Deine Cracker. Es hätte ja auch keinen Sinn gemacht, da irgendwas dagegen zu sagen. Ne? Ja, nee. Ja, weiß ich nicht. Aber hätte er sich darauf... Nee, er hätte es wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass du gesagt hast, na Andreas, guck mal, wo die Tür ist und schließ sie mal von außen. Ja. Meinst du, für so Nuancen ist er empfänglich? Nee, nicht immer. Also, für so Sachen, die durch die Blume gesagt werden, da ist er nicht... Meinst du, hat er nicht die richtigen Antennen? Nicht die richtigen Antennen, die dann bestäubt werden können. Bestäubt, ja. Genau. Die Stängel werden bei ihm nicht mehr bestäubt. Das ist richtig, ja. Naja, das ist so ein... Ja, vielleicht hat er es auch einfach vergessen. Ja, so wie ich damals, als wir... Weißt du noch damals, als ich mit ihm sozusagen zusammen... Da warst du noch gleich dabei. Ja. Wann war denn das? Es war 2004 haben wir ja die Wohnung sozusagen irgendwann mal eingeweiht und unsere Sachen wollten wir dann von Stendal nach Jena transferieren. Meine Eltern hatten mich sicher bereit erklärt. Darf ich mal ganz kurz eine Anmerkung machen? Das muss eigentlich 2005 gewesen sein, weil 2004 waren wir ja noch beim Zivildienst. Ja, war es 2005? Ich habe gerade Abi gemacht. Ja, war das, muss, ja. Ja, mein Gedächtnis ist... Ihr habt hier Wintersemester 2005 angefangen. Wird schon stimmen, Mario weiß Bescheid. Ja, ich weiß es. Aber das lass gut. Dich unterbrechen. Ja, dann ist die Geschichte ein Jahr später passiert. Es war einmal. Also damals war es. Damals. Ist auch egal, wann es war. Ja. Am Anfang. Am Anfang von allem. Ja. Also es gibt ja die Ära N64 und danach kommt die Ära Andreas. Ja. Das ist sozusagen die Ära Andreas. Beginnt. Okay. Ja. Mit einer, also unter anderem auch mit der Fahrt von Stendal nach Jena. Und kurz vor der Abfahrt auf die, was ist, A4? Hermsdorfer Kreuz, A4. Genau, aber von Stendal aus, ne? Also, weiß nicht, was da für eine. Ist das Plötzetal oder so? Raststätte? Weißt du das? Ist ja eigentlich auch egal. Ja. Ja, jedenfalls haben wir noch mal Rast gemacht zum Fußvertreiben und so. Ich weiß auch noch, dass wir an unserem Auto halt hinten so einen Anhänger hatten. Und dass das ganze Zeug irgendwie sich schon in eine Richtung auf dem Anhänger orientiert hatte, die irgendwie nicht so günstig war. Habt ihr auch Rast gemacht? Ich weiß nicht, vielleicht wollten wir es mit. Weil ihr wart ja eigentlich schon kurz vor Ziel. Ja, aber meine Eltern sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Die müssen ja auch manchmal die Füße vertreten. Die waren auch. Vielleicht musste Andreas. Ja, die haben es ja gefahren. Mein Vater durfte ja irgendwie größere Sachen fahren. Ach so, okay, ich dachte jetzt, Andreas Eltern waren noch. Nee, Andreas Eltern waren. Weiß ich nicht, ob die. Waren die. Also, meistens haben wir die ganzen Sachen, haben, glaube ich, meine Eltern transportiert. Ich weiß nicht, ob Andreas Eltern da viel gemacht haben. Na, die sind auf jeden Fall auch schon mal gefahren, glaube ich. Aber ja, ich will das. Da war ich schon da. Das war jedenfalls mit meinen Eltern und das weiß ich, dass er dann es geschafft hat auf diesem Rastplatz. Vielleicht musste er auch auf Toilette oder ich oder alle. Ja, kurz vorher. Einfach mal seinen Rucksack zu vergessen. Komplett. Er hat seinen Rucksack vergessen? Ja, der so irgendwie alles Mögliche. Weiß ich nicht mehr. Dann sind wir halt losgefahren, ist ihm das aufgefallen. Und dann war er ganz panisch am Telefonieren mit der Auskunft und dem Plötzetal-Restaurant und dann hat mein Vater eine Ausfahrt genommen, wie er selten Ausfahrt nimmt, nämlich mit quietschenden Reifen. Dann war das Gepäck noch ein bisschen schräger als vorher. Okay. Also fast so schräg wie Andreas. Ja. Und das ist so eine der ersten Sachen, die wir erlebt. Also eine der größeren Sachen, weiß ich nicht. Jedenfalls weiß ich dann noch, wie panisch er doch war, was ich eigentlich gar nicht so kenne, auch im Nachhinein nicht mehr. Okay. Also klar, dieses Fahrige vielleicht, aber nicht so, scheiße. Naja, wenn dort die ganzen wichtigen Unterlagen, weiß ich nicht, was da drin Geldbörse drin war. Und aber ihr habt den Rucksack ja wieder gerettet. Ich denke, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß halt wirklich nur noch dieses Bild, wie Andreas aufgeregt. Ich glaube schon, dass ich. Achso, du weißt gar nicht genau, wann wiedergekommen ist. Ich weiß nur, dass wir wieder zurückgefahren sind. Ja. Wahrscheinlich. Er hat es ja wieder gekriegt. Ja. Nehme ich an. Ja, denke ich. Alles andere wäre auch blöd. Ich weiß auch nicht, ob er wen erreicht hatte oder nicht. Ja. Aber es war schon mal ein Vorgeschmack auf das, was noch so kam. Später. Aha, sagt okay. er. Okay. Ja, in puncto Rucksack gab es ja noch einiges, das stimmt. Ja, vielleicht. Ja. Rucksack? Ja, Einkauf? Einkaufsrucksack? Ja. Naja, das schaffen wir noch. Da sind ja noch andere Sachen, die wir hier schon haben. Ja, das ist alles viel zu viel. Oh Gott, jetzt geht das hier schon voll rotstichig los. Was? Rotstich? Ja. Du trinkst so viel, wahrscheinlich. Kann das sein? Das ist nicht an dem Ibuprofen, ich sag's dir. Aber ich sehe es auch schon. Ja, siehst du, es ist jetzt die richtige Zeit für Rotstich. Aha. Naja, weiß ich nicht. Aber Rucksack. Hatten wir zum Männertag Rucksäcke? Zum Männertag? Ja, weiß ich nicht. Natürlich. Wir müssen ja Fleisch transportieren. Wir sind Fleisch und Bier. Wir sind immer mit Rucksack, Grill und Kohle durch die Gegend. Stimmt, ihr habt dann immer dieser Grill, der war auch ewig in WG-Besitz. Ja. Du wirst lachen, den habe ich immer noch. Diesen Dreibein-Grill. Ist der noch komplett? Der ist an sich noch komplett. Ist eigentlich müssten wir den ins Andreas-Museum stellen. Mhm. Beziehungsweise ins WG-Museum. Müssen wir einfach mal so einen Ort mieten und so einen kleinen Museumswächter dazu, der dann immer so Führung macht. Und das ist der Grill. Da haben sie, was weiß ich, 2007 oder 2008, wann war das Männertag? Ja, also so, vielleicht haben wir sogar schon 2006 geholt, ich weiß nicht genau. Seitdem ist er im Besitz, aber die ist, die schlechteste Erfahrung, die der Grill gemacht hat, war ja Joe dabei. Da war Joe dabei? Joe ist mit hochgelaufen auf den Jensig. Ja, auf den Jensig, ja, ich erinnere mich. Das ist, ja, das ist wahrscheinlich auch der Tag, 3 Tage später hat er seinen MP3-Player verloren oder so, weiß ich nicht. Oder war das der Tag? Ich weiß auch nicht. Er hat ihn nicht bei uns verloren, aber ich weiß, dass wir da nochmal irgendwie einen Jensig abgesucht haben. Ich weiß nicht, ob das am Männertag war. Ja. Jedenfalls, weiß ich, da habt ihr immer diesen Grill, meistens auch einer links, einer rechts, so durch die Gegend getragen. Ja, was macht man mit der Tag? Man läuft natürlich irgendwelche Wege, ja, und trinkt irgendwelches Zeug. Ja. Meistens berühmte Mischen, also meine zumindest. 90% Alkohol, 10% Alkohol. Also wir hatten ja auch Bier dabei, aber ich weiß nicht, ob du da auch schon eine Mische... Nee, da hatte ich glaube ich noch keine Mische, das ist eher so ein Silvester-Ding. Ja, ja, genau, das ist erst nachher entstanden bei dir. Später, ja. Erstmal nur mit Bier. Bier hat erstmal noch gereicht, da war ich noch nicht so hart. Ja. In der Ära Andreas wurde es dann schlimmer. Ja, da brauchte ich dann mehr. Je länger die Zeit war, so, die man miteinander verbracht hat. Ja, das ist wie in einer guten Ehe. Ne? Ja. Da braucht man dann auch immer mehr zum Schluss. Ja. Also. Passt ja. Im Grunde. Andreas, das ist ein Tipp. Ne? Wenn du das hier hören solltest. Falls. Je länger die Ehe geht, trink mehr. Es macht vieles leichter. Das macht's leichter, ja. Aber man muss auch sein Limit kennen. Ne? Kenn dein Limit, ja. Lern lesen und schreiben. Ach nee, das ist falsch. Aber ich glaube, mit einem Limit hat Andreas noch nie Probleme gehabt. Das stimmt, aber andere, die uns da begegnet sind. Ach so, andere? Jetzt ja, Männertag meinst du? Ja, auf den Männertag. Ja, das stimmt, das gehört auch dazu, ne? Dass ein sonst welche komische Leute begegnen. Ja, das Spannende ist, dass man ja trotzdem, trotz solcher Begegnungen, an der Berufswahl nicht rüttelt, ne? Also an Andreas' Stelle, der ja da schon wusste, was er werden will, hätte ich gedacht, ja, diese scheiß Jugendlichen. Ja. Und die will ich unterrichten. Ja. Na, vielleicht hat er auch gedacht, ich zahle sie in Heim, indem ich sie endlos voll habe im Unterricht. Weiß ja, es nicht. Na, vorher hatten wir ja erstmal noch die Alten gehabt, ne? Die Bier gegen Fleisch tauschen wollten. Nee, das haben wir letztendlich geschafft, dass sie nur Bier gegen Fleisch getauscht haben, nicht nur das Fleisch geklaut. Andreas ist doch zu den Alten hingelaufen, wollte von denen noch, können sie mir helfen, sozusagen. Ah ja. Achso, stimmt, so war das, ja. Die Alten waren ja neben uns, ne? Genau, wir haben den Grill angeschmissen oder fachmännisch hast du das mit 5 Stunden Wedeln und... Ja, ja, kann sein. Also, der war auf jeden Fall schon an und da war was drauf. Was Leckeres, nehme ich an. Ja. So Aldi-Fleisch. Ja, gutes Aldi-Fleisch. Schön abgehangen. Mit großen Sehnen, ja, und extra viel Fett. Fett und Zeugs. Sehr gesund. Da kam eine Meute jugendlicher Leichtsinnsmenschen. Ja. So 16, nee, wie alt waren die? 17. Ja, ich glaube, viel älter waren die nicht. Ja, so halbstarke. Ja, genau. Und dann wollten die aufs Maul. Ne, die wollten auf unser Fleisch. Die wollten aufs Fleisch. Aufs Fleisch rüberfallen. Die wollten uns aufs Maul und aufs Fleisch, sozusagen. Ja, und Andreas war damit natürlich nicht einverstanden. Ja, wir waren alle damit nicht einverstanden. Nee, waren wir nicht. Aber Andreas war irgendwie derjenige, der es am meisten abgekriegt hat. Ja. Stand der am Grill? Wie war denn das? Ich stand am Grill. Du standst am Grill. Ich weiß nicht, ob Andreas auch noch am Grill stand. Auf jeden Fall wollte er die ganze Sache diplomatisch lösen. In seiner typischen Andreas-Art. In der Andreas-Diplomatie, ja, sozusagen. Ja. Er wollte sie halt mit guten Argumenten davon überzeugen, davon sein zu lassen. Ja, abzusehen von ihrer Tat, ihrer Missetat. Genau. Und aber da musste Andreas dann auch einsehen, dass es bei jugendlichen Halbstarken mit 2,0 Promille und Krawallfrisuren nicht so fruchtet, wie er sich das gedacht hat. Das ist jedenfalls nicht einfach. Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Auf jeden Fall ist Andreas dann nochmal haarscharf mit einem blauen oder eigentlich weniger blauen Auge davongekommen. Also ohne Gewalt zumindest. Also es war noch ohne Gewalt, aber ich sag mal... Aber blutenden Herzens sozusagen. Ja, das, also Kuba-Krise lässt grüßen, sag ich mal. Ne? Ja, zum Glück habe ich nicht auf den Knopf gedrückt. Es war, ja, push the button, ja, es war kurz davor. Don't push the button. Ja. Ich glaube, wir haben es runtergehandelt auf Fleisch gegen Bier. Ich weiß auch nicht, warum die nichts zu essen bei hatten. Das sind halt, wenn Mama mal nicht da ist und Butterbrote schmiert, ja, dann sind sie halt aufgeschmissen. Das war eine ganz große Meute, wenn die bloß 3 Steaks dabei hatten. Das stimmt. Die haben halt nicht vorausgefahren. Ja, vielleicht hatten die auch nicht mal irgendwie einen Grill dabei. Die sind schon mit der Absicht hingegangen, die löten sich voll und dann ziehen sie wie eine Horde Heuschrecken übers Land. Übers Land, ja, genau. Genau, sozusagen über die Grillen sind sie. Und die haben ja nicht nur uns angemacht, sondern auch die älteren Herren neben uns. Das war ja, also nochmal eine krassere Schiene, ne? Ich weiß nicht. Jedenfalls Respekt hatten sie nicht. Mhm. Andreas, wenn du das hören solltest, ja, weiß Bescheid. Das nächste Mal. Genau. Bisschen lauter sein. Erinnere deine Schüler immer daran. Sei hilfreich und gut, bescheiden und edel oder so. Und Respekt vor den Eltern und am Männertag nicht zu sehr zu löten. Genau. Und wenn zu löten, nur mit Aufsicht eines Erwachsenen. Ja. Und mit eigenem Fleisch und Grill. Genau, Fleisch und Grill. Also ja, das ist wichtig. Eigenes Fleisch. Nicht fremdes. Fremdes Fleisch nicht gut. Ne? So sieht's aus, ja. Ja, aber das hat er ja gut gemacht, im Grunde, muss man ja schon mal sagen. Es hätte schlimmer sein können. Ich weiß noch gar nicht, wer dann auch letztlich auf die Idee gekommen ist, weil ich weiß, dass Joe sich bestimmt rausgehalten hat und ich, Falk, nämlich ich bin, wahrscheinlich auch nichts dazu gesagt hat. Jedenfalls kann ich mich ja nichts erinnern. Ja. Ich weiß nicht, irgendwer ist doch schon auf die Idee gekommen. Also irgendwie hat jemand hier beruhigen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das Andreas war. Ich denke schon. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, irgendwie. Vielleicht kam er dann doch noch durch mit seiner. Oder war da noch eine Gruppe, die gut hinterher kam, nicht ganz so besoffen war? Na, ich glaube, ein paar von denen waren auch nicht allzu besoffen. Die haben, glaube ich, auch nochmal was gesagt, aber. Die waren rationaler drauf. Ja. Vielleicht. Wenn man das so sagen kann. Aber ja. Es ist einfach schon zu lange her. Ja, aber es ist trotzdem noch da im Kopf. Es ist noch da, das sind die Erinnerungen, ja. Ja. Also nicht, dass wir daraus irgendwas gelernt hätten, außer dass Jugendliche bekloppt sind, das wussten wir vorher schon. Andreas hat anscheinend auch sich gedacht, jetzt erst recht. Jetzt erziehe ich die nach meinesgleichen. Ah, das war auf jeden Fall so eine Situation, die hat mich auch ein bisschen an unseren letzten Schultag erinnert. als wir von der Schule aus über die ganze Stadtseeallee gezogen sind, dann Richtung Hildebrand-Gymnasium. Und wie wir dann hinten an dem Tor standen, also an dem Hintereingang oder was das war. Ja, kenne ich auch. Und da ist ja dann Andreas irgendwie rübergesprungen. Stimmt, der war bei uns mit drin. Genau, und dann kam da irgendwie so ein Lehrer, der kannte ihn irgendwie, genau. Der stellvertretende Schulleiter. Und Andreas wollte eigentlich, so wie er ist, als Gutmensch natürlich nur Hallo sagen und hier und da. Und ist natürlich auf das Schulgelände gesprungen. Und da hat er natürlich erstmal richtig einen Anschiss gekriegt. Und Andreas war natürlich total verdutzt. Wie kann das nur sein? Ja, wie kann man, wenn man Hausfriedensbruch begeht, nur angeraunzt werden? Ja, naja. Du bist doch so ein netter Mensch. Eben. Ich war ja schon mal auf der Schule, ja. Und gerade wenn man einen letzten Schultag hat, müssen die doch das verstehen, oder? Ja, mal abgesehen davon, dass der Prez sowieso einen Sockenschuss hat. Ja. Man kann das richtig machen, oder man kann es so machen, wie der Typ, der ihn da abgefangen hat. Ja, ist richtig, aber ich aber es ist halt Andreas' impulsiver Art. Was willst du machen? Also ich kann mich selbst da hat das verschlossene Tor nicht gewirkt. Ja, genau, da haben wir wieder den Kreis, ne? Ja, das ist der ewige Kreis, ja. Das Circle of Tor. Ja. Door Circle. Aber ich kann mich halt noch genau an dieses verdutzte Gesicht von Andreas erinnern. Es war ein bisschen ähnlich zu dem vom Männertag. Ja, selbst wenn ich nicht dabei war, ich weiß genau, welches Gesicht du meinst. Ja. Das ist wunderschön. Das ist das Verrückte, ne? Das ist halt auch typisch Andreas. Typisch. Weißt du noch damals? Weißt du noch damals? Weißt du noch damals? Genau, also es war gestern. Es war gestern erst, oder? Ich glaube, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Also gefühlt war es gestern. Ja, noch nicht lange her. Vielleicht gestern oder auch irgendwann in den 2000ern. Ich weiß nicht. Ja, die Horizontale sprichst du gerade an. Da warst du ja auch nicht dabei. Nee, da war ich nicht dabei. Aber ich habe die After-Matches, wie sagt man? Ja, irgendwie. Die Nachwirkung. Ja, Nachwirkung. Habe ich ja auch hautnah miterlebt. Ja. Weiß ich nicht. Eier, also wenn man auf Eiern läuft. Auf Eier? Auf zwei Eiern. Ja. Auf zwei Eiern. Sozusagen Sackhüpfen macht. So schlimm ist es dann nach den. Wie viele Kilometer sind das? 100 sind es. Einmal im Kreis. Ah ja, 100 Kilometer. Ja, manche genau. Schaffen es in 21 Stunden. Ich würde es nicht schaffen, ich würde mir wahrscheinlich das Knie kaputt machen dabei. Ja, ich sag mal, wir waren ja damals noch in Form, ne? Andreas auch. Ich meine, wir jung haben. Und ja, jung und dynamisch. Ja. Wir brauchten natürlich keine Übungsphasen und Trainingsphasen vorher. Oder vernünftiges Schuhwerk. Ja, wir machen das aus dem Stand. Genau. Was denn sonst? Auf den Händen. Na, wenn es sein muss, auf den Händen. Ich weiß noch, Andreas hat mich ja auch gefragt, ob ich mitlaufe. Du hast hoffentlich Nein gesagt. Und ich habe Nein gesagt. Ich weiß zwar nicht mehr, warum, aber also es war mir vielleicht auch ein bisschen suspekt, 100 Kilometer. Vielleicht ist ein kleines bisschen Vernunft in dir aufgehört. Ja, du weißt es nicht. Vielleicht war es auch göttliche Vorhersehung, ich weiß es nicht, nur Vorahnung. Auf jeden Fall, Andreas... Aber Thomas ist doch bestimmt mitgelaufen, oder? Das weiß ich nicht genau. Das muss Andreas wissen. Also irgendwer ist bestimmt mitgelaufen, weil ich glaube, Andreas ist da jetzt nicht unbedingt nur alleine losgestiefelt. Er ist wahrscheinlich auch nicht allein auf die Idee gekommen. Nee, ist er auch nicht. Er hat ja davon gehört, von irgendjemandem, ich weiß nicht. Und deswegen hat er mir das ja auch gesagt. Und ich habe, Dankend abgelehnt. Dankend abgelehnt, das stimmt. Und er wollte sich natürlich trotzdem beweisen, dass er es drauf hat. Und Andreas, du hast es drauf gehabt, du hast es geschafft. Aber ich werde trotzdem... Als einziger von uns dreien. Ich werde trotzdem nie diesen Morgen vergessen. Ich glaube, du hast sogar geklingelt gehabt. Und ich mache die Tür auf und sehe dich da. Ja, du bist nicht direkt gekrochen, aber es kam denen schon sehr nah, das muss ich sagen. Und ich weiß noch, wie du total zerstört und kaputt ankamst, alle Sachen von dir geschmissen hast und dann in Unterhose irgendwie noch ins Bad. Aber abgeduscht hast du nicht. Also nee, jetzt nicht mehr eine Fußballstar. Nee, das habe ich jetzt die nicht. Ich meine, ja, wir sind zwar gute Freunde, aber so tief und innig war die Freundschaft dann doch nicht. Ne? Irgendwann muss man ja auch mal Grenzen ziehen. Ja, es gibt, ja. Auf jeden Fall. Da, vielleicht. Ja, ich habe ihm, glaube ich, geholfen, in die Wanne zu kommen. Siehst du? Ich sag, irgendwas musst du ja gemacht haben. Weil er konnte dann seine Beine nicht mehr in diesem Winkel heben, um in die Wanne zu kommen. Ne? Also du hättest ihm so einen Tritt machen sollen. Ja. Ja, oder auf der Stelle sozusagen so einen Eingang fräsen in die Wanne. So wie bei Rentnern, ja, genau. Oder wenn das nicht geht, haben ja manche auch so einen Stuhl, so einen elektrischen, der dann reinfährt. Genau, so ein Hebel. So ein Hebelstuhl, genau. Hätte man das eher gewusst, hätte man das natürlich schon mal besorgen können. Unsere Wohnung war halt einfach nicht Andreas gerecht. Das kann man so sagen. Oder ist. Wir haben halt eine Studentenwohnung gehabt. Das stimmt. Ne? Auch wenn eine alte ältere Lady wahrscheinlich vorher drin gewohnt hat. Katzenlady, ja. Die Katzenlady. Eine Katzenlady ist wahrscheinlich. Da hast du ihm sozusagen in die Wanne geholfen. Ich möchte sagen, ja, dass ich ihn da ein bisschen unterstützt habe. Und dann bist du gegangen? Ja, dann hast du ihn nicht mehr rausgeholt. Ja, dann habe ich die Tür zugemacht und arrivederci. Ja, hast gesagt, hier, so long, Sucker. Nee, er hat das dann schon noch irgendwie geschafft. Da muss er ja. Er lebt ja noch. Also, ja, das stimmt. Das hat ihn nicht umgebracht. Das hat ihn vielleicht härter gemacht. Ich weiß nicht, ob es ihn demütiger gemacht hat. In dem Moment. Ja, das weiß ich auch nicht genau, aber er hat auf jeden Fall schon was mitgenommen davon, denke ich schon. Er wollte sich ja sowieso beweisen, dass er es schafft. Er hat es geschafft. Na dann, außer Kai. Hat er eigentlich Blasen gehabt danach? Ja, bestimmt ja. In Trekking-Schuhen. Also ich glaube schon, soweit ich weiß, hat er auf jeden Fall das falsche Schuhwerk dabei gehabt. Und er meinte schon nach geringer Zeit war das dann total durchweicht. Es hat geregnet, ne? Oder sowas. Oder war ja, einfach nur ja, also, der Schweiß schuld. Im eigenen Saft gereift. Es war ja im Juni oder Juli, aber ich glaube, es hat sogar ein bisschen geregnet gehabt, ja. Also der Boden war teilweise auch feucht gewesen. Und ich weiß nicht, ob er dann auch ein Teil irgendwie barfuß dann noch gelaufen ist. Muss er ja wahrscheinlich. Aber blutig waren die Füße nicht. Nee. Wahrscheinlich haben die Blasen schon so einen Schutzwall aufgebaut zwischen dem Rest des Fußes und dem Boden. Ja, oder ganz so genau habe ich mir dann die Füße nicht angeguckt, aber... Ja, da wäre eine Fußmassage mal für dich. Aber er hat, glaube ich, Blasen gehabt. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob er da gegenwärtig eine Freundin gehabt hat, die ihn das hätte... Wegmassieren können, ja. Ach, die Freundinsuche. Aber nur mal kurz noch, bevor wir jetzt irgendwie in Welten abdriften, die uns nichts angehen. Ja. Ich weiß es auch noch, dass ich, als ich dann wieder kam, dass Andreas dann immer noch komisch lief. Das muss ja irgendwie an einem Samstag gewesen sein, oder? So ein Horizontallauf ist doch meistens Samstag. Ja, du warst ja auf jeden Fall nicht da. Ja, ich bin ja wochenends immer komischerweise in Magdeburg gewesen. Nah, ja. Und Andreas war noch mindestens eine Woche, hat er davon was gehabt, glaube ich. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das noch... Ganze Muskelkater und so, das wirkt ja noch mehrere Tage nach. Ja, die Frage ist auch, ob sich das auf die Libido ausstrahlt. Ob man dann sozusagen sackgängig ist. Das weiß ich nicht. Das erinnert mich gerade wie an die Folge von South Park. Mario, du guckst so viel Zeug. Ja, aber das... Du meinst mit dem hüpfenden Hoden da. Genau, ja. Genau. Ja, ich weiß schon. Ich habe gerade dieses Bild vor Augen. Ich weiß nicht, ob Andreas hüpfen, also ich glaub, ich schon glaub, mal so angeschwollen ist. Ich glaube, so schlimm war es nicht. Also das Begehr war manchmal schon so groß, glaube ich, bei ihm, aber... Da warst du näher dran. Ich glaube, du hast mehr mitgekriegt. Ich weiß nur von zwei Frauen. Oder? Drei. Drei? Drei? Das kann sein. Ja. Eine mit M, eine mit F und eine aus Hamburg. Oder wo kam die her? Die nur eine Nacht da war. Die hat in Hamburg studiert, kam aber aus Bismarck. Aus Bismarck? Ja. Da hatte sie einen Ständer irgendwie in Wischer wahrscheinlich aufgerissen. Was. Ja, die war auch mal bei Wischer dabei, das stimmt. Ach, der arme Andreas. Das war nicht so erfolgreich. Nee, der war auch ganz schön mies drauf dann. Aber es war auch, also man muss es ihm hoch anrechnen, das Verhalten, sag ich ehrlich. Ja, ja. Dass er gesagt hat, hier, nee, so nicht. Nee, das stimmt. Aber ein Heartbroken, das, ne? Hm? Heartbroken, sozusagen. Heartbroken, ja. Wenn man sich halt mehr erhofft, dann ist das so. Ne? Aber ich weiß nicht genau, er hat es erzählt. Aber, also, ich weiß, dass sie nicht das wollte, was er wollte. Und er dann die Konsequenz gezogen hat und meiner Meinung nach auf dem Balkon dann genächtigt hat, während er gesagt hat, hier gentlemanmäßig wie er ist, du darfst im Bett schlafen. War das so? Du weißt es nicht. Wir waren ja nicht dabei. Ja, ich... Und die Spionagekameras kamen erst 2010. Das stimmt. Ich weiß nicht mehr, ob das war. Ich meine, ich könnte es mir vorstellen auf jeden Fall. Es ist sehr nett von ihm gewesen. Ja, also es war natürlich auch hoch anzurechnen, Gentleman-like, ne? Ja. Auch. Aber er hat sie dann natürlich am nächsten Morgen dann auch zum Bahnhof gebracht. Ja, und dann tschüss. Ja, er musste ja auch machen. In den nächsten Zug, ja. Das. Ja, aber daran wächst man. Vielleicht. Na klar. Und dann findet man. War das vor oder nach der Monique Basler? Monique? Nach der er mal fragt. Komischerweise. Ja. Ist dir aufgefallen? Vielleicht. Ist mir schon öfter aufgefallen, dass er immer nach Monique fragt. Ich noch nicht. Das Thema hatten wir ja auf jeden Fall auch schon erst vor kurzem erst. Ja, eben. Beim Wandern. Also ich weiß nicht, was sie macht. Überleben. Ich weiß es auch nicht, ja. Wie gesagt, die Gerüchte, die ich gehört habe, sind nicht nett. Da muss man Antje fragen. Antje weiß, glaube ich, mehr als ich. Okay. Oder du. Aber ich glaube, das war danach gewesen auf jeden Fall. Das mit Monique oder das mit der Hamburger? Nee, nach und nach Monique war das mit der Hamburger. Achso. Weil er hat ja vereinzelt immer noch so ein paar andere Geschichten gehabt. Techtelmechtel? Techtelmechtel, ja. Hätten wir mal so ein bisschen. Aber auch weniger erfolgreich meist. Ja. Ja, Monique war schon so die längere Beziehung. Das stimmt. In dem Konglomerat. Ich glaube, das war während des Studiums auch die längste gewesen. Ne? Ja, das ist mir nicht ohr. Ja. Da weiß ich ja nur noch die Thomas-Anekdote, die er wahrscheinlich jedes Jahr erzählt. Wahrscheinlich auch immer im Kreis von Irma und Konsorten. Ja, das stimmt. Die hat er schon oft erzählt. Ja? Und dann immer mit seinem Lachen. Diesen, ich kann das gar nicht nachmachen. Das ist so ein hohes Frauenlachen. Vom Thomas. Vom Thomas, ja. Ja, das, das ist auch ein Unikat. Ich kann das nicht. Ich kann es auch nicht. Aber es geht schon mal in die Richtung, wie du es gerade gemacht hast. Ja, irgendwie so. Ja, ich kann nur so lachen, wie ich lachen würde, wenn ich Thomas wäre. Ja. Und ich bin nicht Thomas. Na, was sagt er dann immer hier? War Skiurlaub, ne? Skiurlaub? Ja, im Skiurlaub. Irma war nicht dabei, aber Jan. Ah, das weiß ich nicht. Jan war jedenfalls dabei. Ich war auf jeden Fall nicht und dabei. Ich glaube, die Eltern von Jan waren, glaube ich, dabei. Oder ja. Irgendwer Älteres. Und Thomas war halt dabei, weil Thomas ist ja oft dabei. Ja. Wenn Slowiks, also wenn die kleinen Spatzen irgendwo hinfliegen, genau. Kann Thomas nicht weit sein. Nee. Was hat er dann gesagt? Das, ich glaube, Monique hat gesagt, sie wäre so unendlich müde, ne? Ja. Ja, und Andreas, wenn hier ist, hat sich gedacht, naja, dann bringst du mal ins Bett, hä? Bin auch müde. Ja, und dann weiß ich nicht. Was sagt Thomas? Hat man halt gewisse Aktivitäten mitbekommen? Ja. Denn das Zimmer von den beiden war direkt auch am Fenster, wo sie saßen. Ach so, ja, ach so. Ich glaube, das war auch noch so. Also wenn da kein Fernseher drin war in dem Zimmer, dann... Der Blue Channel wahrscheinlich. Ja. Ja. Oder das Bett hat sehr gequatscht, knietscht und... Gequietscht. Gequietscht und geknatscht und geknietscht. Ja, naja. Das gehört manchmal so. Das gehört halt auch dazu, ne? Wenn man müde ist, bestimmte... Schlafrituale. Die muss man noch zu Ende exerzieren, ja. Ja. Ja, wenn man so besser in den Schlaf kommt, ich meine, ich habe ja nichts dagegen. Ne? Ja. Und dann halt am nächsten Morgen ist. Und wenn dann jeder sozusagen das wissende Grinsen hat, ne? Ja. Dann ist aber, das halt so. Aber ich muss sagen, dass also in einer WG jetzt hat man davon nicht so viel mitbekommen, ne? Also ich meine, wenn, dann war natürlich alles abgedunkelt und die Türen waren zu, dann wusste man natürlich auch schon... Jetzt mal klopfen. Jetzt, ja. Am Türklopfer. Ja, der Türklopfer, genau, das war ja eine... Eine selten coole Erfindung. Eine super Erfindung, genau. Abgedunkelt. Aber du wusstest dann Bescheid. Naja, ich habe da nicht weiß so doch, dass dann Intimität so. Den Vorrang hat, Intimacy. Aber ich weiß nicht, ob es an dem guten Ikea-Bett vom Andreas lag. Das ich ja mit aufgeschraubt habe. Ja, aber... Vielleicht lag es daran. Man hat jetzt nicht so viel gehört. Aber vielleicht haben sie ja auch gewartet, bis alles Luft schläft. Rein war. Oder bis du gezockt hast. Ja, oder Mario, du hast doch eh so ein schlechtes Ohr. Oder nicht? Das eine? Das rechte? Ja. Ja. Aber das kriegt ja trotzdem einiges mit. Das kriegt trotzdem. Das Mario-Ohr kriegt trotzdem alles mit. Aber ja, kann auch sein, dass wir da dann noch irgendwie gezockt haben oder so mit Kopfhörer. Ja, das kann durchaus sein, ja. Man weiß es halt nicht. Das ist natürlich interessant. Ja, die letzte Erinnerung, die ich an seine Monique habe sozusagen, ist ja das, ist ja der Stabkampf bei Antje und Mirko im Flur. Wo ich das Blackface hatte. Weil auch Antje und Mirko immer noch davon geredet haben, weil es ja ewig in ihrem Flur hing, der ganze Schmutz. Hast du so schwarz angemalt? Ja, wir hatten, also die Monique und ich, wir hatten da halt so ein, so diese Trainings-Kendo-Sticks, die Mirko irgendwann mal hatte. Mhm. So ein bisschen wie Samurai-Schwerter aussahen. Ja, und hat angefangen, uns im Flur zu betteln, ja. Wie man es halt so macht. Da war, meine Monique war da schwanger mit Ronja. Und wir haben, und seine Monique, also seine Ex-Monique, damals schon, ja, muss ja. Ja. Und ich haben uns halt geprügelt, also nicht geprügelt, aber... So einen Showkampf. So einen Showkampf gemacht, genau. Das ist das Letzte, was ich von ihr weiß. So. Weiß auch gar nicht. Ja, das war eigentlich eine sehr sympathisch, also, weil sie sympathisch war, so auf jeden Fall. Also sie war ja auf jeden Fall ab und zu mal noch bei Antje und Mirko, die gehörte ja auch zum Bekanntenkreis dazu. War sie ja bei einigen Feiern mal noch dabei, ne? Ja. Das war ja, genau, war ja irgendwie so aus dem Dunstkreis FH, oder? Ja, ja genau. War ja auch soziale Arbeit, hat sie ja studiert. Das stimmt. Ich erinnere mich, du warst total schwarz, der schwarze Butler. Genau, mit den weißen Handschuhen.